Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ja, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten und zwar war dieses Wochenende ein Barcamp hier in Friedrichshafen und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Ja, das war für mich das allererste Mal, dass ich auf einem Barcamp war. Ich war zwar jetzt schon zweimal auf der Republika, aber erst ein einziges Mal auf dem Barcamp und ja, das hat sich gerade angeboten, weil es fand hier in Friedrichshafen statt. Also barkte ich bei mir vor der Haustür und ich kenne das Barcamp, also kenne in Anführungszeichen, ich weiß, dass es existiert, das ist das schon, es fand ja jetzt glaube ich schon zum fünften Mal statt. Und ich habe das auch schon mitbekommen, dass es letztes Jahr in Konstanz stattgefunden hat. Das wechselt, glaube ich, immer so ab zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr war es in Friedrichshafen und zwar an der Zeppelin-Universität. Und da habe ich mir gedacht, ja, klar, da mache ich jetzt mal mit. Und das Tolle ist auch noch, das Barcamp hat jetzt auch keine Kosten verursacht, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie einen Eintritt zahlen musste, irgendwie einen Beitrag oder so etwas. Es war so ein gesponsertes Barcamp, das da Oliver Gassner organisiert hat. Und ja, wie gesagt, es ging zwei Tage. Und zwar praktisch Freitagabend ging es los. Da war schon das allererste Treffen so mit die Leute, die halt schon da waren. Ja, und dann am Samstag ging es eigentlich erst mit den Sessions los. Ja, wie man sich das vorstellt. Also ich habe das bisher auch nicht gewusst. Wie gesagt, war ja mein allererstes. Man trifft sich irgendwie morgens um 9:30 oder so etwas. Jeder, der möchte, der eine Session anbieten kann oder möchte, stellt seine Session, die er anbieten kann, kurz dem Plenum vor. Es wird praktisch per Handzeichen abgestimmt, wer daran teilnehmen möchte oder wer überhaupt Interesse hat, weil man weiß auch noch nicht, ob man überhaupt daran teilnehmen kann. Weil das ist ja das Besondere. Ja, man steht dann praktisch da, das Barcamp läuft los, beziehungsweise die Leute stellen das vor, die Interessenten melden sich und dann wird praktisch an der großen Pinnwand entsprechend Zeitplan und Räume irgendwo die Session reingepinnt. Ja, und je nachdem, wie sich die Sessions gerade überschneiden oder man selber vielleicht gerade eine Session hält, kann man natürlich ja nicht an allen Sessions teilnehmen, die einen interessieren. Und das war jetzt auch irgendwie mein Problem. Es gab also mehr interessante Sessions, als dass ich die hätte sehen können. Das fand ich jetzt auch irgendwie schade, aber gut, ist halt so. Kann man nicht ändern. Man sucht sich dann letztendlich halt immer so die besten Sessions raus oder wo man am meisten denkt oder am ehesten denkt, das interessiert mich am meisten. Ja, jedenfalls ging das dann um 10.30 Uhr los. Genau, nee, doch 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Genau, es waren immer so Stundenslots und ja, dann kam die Mittagspause eine Stunde. Da gab es dann auch was Leckeres zu essen, auch kostenfrei, also war gesponsert. Fand ich jetzt auch sehr, sehr nett. Klar, es gab jetzt keine große Auswahl. Also es gab halt eine Auswahl zwischen Fleischgericht, also Gericht mit Fleisch und vegetarisch. Aber fand ich jetzt schon mal ganz, ganz toll, dass es das überhaupt gibt. Getränke, also alkoholfreie Getränke waren auch gesponsert von einer Brauerei aus der Gegend. Genauer gesagt aus Konstanz. Und ja, das fand ich jetzt also sehr, sehr toll. Kann ich den Sponsor, glaube ich, auch nennen. Das war die Ruppaner Brauerei. Ja, ich habe jetzt allerdings da nichts getrunken davon. Ich habe da das Mineralwasser getrunken. Das war von der, wenn wir schon beim Sponsor sind, dann bei der Otilienquelle, die es komischerweise auch bei uns in der Firma gibt. Bloß da muss ich was dafür zahlen. Kenne also den Geschmack des Wassers. Ja, das war also, war alles da mit Kühlschränken von der Brauerei stand da und dann noch ein paar andere Sachen, also nicht, also Bier nicht, aber halt, ja, doch, das Bier von denen gab's, das war auch kostenfrei und dann halt noch so Sachen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, ich habe das nicht getrunken, ich habe nur Mineralwasser getrunken. Kaffee gab's auch, da war dann auch noch eine Firma da, die hatte Kaffeekapseln, also und zwar ökologisch kompostierbare Kaffeekapseln angeboten und gesponsert und hat dafür den Kaffeekonsum gesorgt. Aber ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, weil ich keinen Kaffee getrunken habe, nur Mineralwasser, weil es war echt warm. Es war richtig, richtig heiß. Und ja, deswegen bin ich einfach nur beim Mineralwasser geblieben. Frühstück gab es dann morgens auch. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesponsert hat. Jedenfalls hat hier ein örtlicher Lieferservice aus Konstanz, die Ute Miratlohn Lieferservice, hat das morgens immer schön angefahren, geliefert. Und da gab es dann halt Brezeln mit Butter. Butterbrezeln konnte man sich dann halt machen und Croissants und Obst. Ja, das fand ich also schon ganz, ganz toll irgendwie, dass das alles, zumindest das Leibliche wohl, gesorgt war. Und natürlich die Sessions, klar, das ist natürlich das der Hauptpunkt, warum man dort eigentlich dorthin geht. Und fast noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig, finde ich, ist einfach auch die Leute kennenlernen, die an diesem Barcamp teilnehmen. Und da muss ich jetzt sagen, wow, das war wirklich ganz, ganz toll. Ich fand das fast noch intensiver und besser als wie auf der Republika. Weil auf der Republika, klar, das sind 6000 Leute und das ist einfach, das wuselt und das macht. Und klar, man trifft sich da auch immer wieder mal und redet auch. Und aber klar, man ist jetzt beim Barcamp Bodensee, das waren halt bloß so 80 Leute, glaube ich, 90. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt wirklich waren. Ich glaube, 90 Leute hatten sich angemeldet und ich weiß aber nicht, wer alles gekommen ist. Ein paar standen nicht auf der Liste anscheinend. Also ich denke mal, so um die 90 dürften es gewesen sein. Und ja, das war eigentlich ganz, ganz toll. Also man hat unheimlich viele Leute kennengelernt. Klar, ich habe jetzt natürlich nicht alle 90 Leute gesprochen und auch nicht, kenne auch deren Namen nicht. Und aber man hat sich immer wieder mal gesehen und ein paar hat man natürlich auch gesprochen, mit einigen mehr wie auf der Republika im Vergleich dazu. Ja, und das war echt klasse. Also klar, es gab ein paar intensivere Kontakte und ja, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, es gab viele interessante Sessions und eine davon war sicherlich meine. Genau, ich habe nämlich auch eine Session angeboten und das natürlich passend zum Thema, was wir hier machen, Podcasting. Genau, ich habe eine Session über Podcasting gehalten, die ich auch, per Videokamera aufgenommen habe. Also diese Session ist, glaube ich, die einzige Session des ganzen Barcamps, die es auf YouTube gibt, und zwar auf meinem YouTube-Kanal Michaelas Welt, passenderweise. Und ja, also ich setze einen Link in den Shownotes rein und zu dem Video. Ja, aber darüber hinaus gab es natürlich auch andere. Aber jedenfalls möchte ich erstmal über meine Session was erzählen. Ja, ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, weil das war immerhin für mich das allererste Mal, dass ich auch eine Session gehalten habe. Also es ist jetzt nicht das allererste Mal, dass ich irgendwie vortrage oder eine Präsentation halte, aber das ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes, denke ich, auf so einem Barcamp, als wie auf einer, ja, wenn ich jetzt in der Firma eine Präsentation halte. Und zwar einfach deswegen, weil, ja, die ist halt doch relativ spontan, die ist einfach jetzt nicht so vorbereitet wie in der Firma. In der Firma, da setze ich mich hin, fange an, eine PowerPoint-Präsentation vorzubereiten, versuche das schön zu strukturieren und anhand der PowerPoint-Präsentation kann ich dann das alles dann auch schön, ja, strukturiert und in logischen Schritten irgendwie, ja, von mir geben. Und ich hatte zwar jetzt für diese Präsentation zwar auch mir einen kleinen Skript gemacht, also Skript im Sinne, ich habe einfach nur ein kurzes Mindmap gemacht. Also ich habe mich da, glaube ich, eine halbe Stunde oder so oder dreiviertel Stunde maximal hingesetzt und habe halt aufgeschrieben, was mir so einfällt und die Punkte miteinander verknüpft, was da so zusammenhängen könnte und so. Und ja, das hat dann aber witzigerweise fast eine, also das war eine ganze Seite, die war wirklich, also die DIN A4-Seite war vollgeschrieben mit Punkten, wo ich gedacht habe, wow, da ist aber echt viel zusammengekommen. Und das war jetzt wirklich nur so das Wichtigste, was ich für wichtig empfunden habe, was eine Session für Podcasts angeht oder Punkte für Podcasting, was ich ansprechen wollte oder was man ansprechen kann. Und sicherlich habe ich dann jetzt auch in der Session wieder einiges verpasst oder habe ich nicht angesprochen, weil ja, es ist halt nicht strukturiert gewesen und es gab dann natürlich auch Sprünge, logische Sprünge eventuell auch, ist mir dann wieder eingefallen, auch das wollte ich doch noch sagen. Und das ist gar nicht so einfach, das dann irgendwie so klar und einfach rüberzubringen, habe ich gemerkt. Klar, es wäre schön, wenn ich da jetzt eine PowerPoint-Präsentation dazu hätte, die ich da hätte abspielen lassen können oder zur visuellen Unterstützung sozusagen. Aber hatte ich leider nicht. Ich hatte auch keinen Rechner dabei, ganz bewusst nicht, weil ich habe mich wirklich nur auf mein Smartphone beschränkt, nicht wie andere. Es gab ein paar, die hatten auch einen Rechner dabei, aber ich habe halt auch keinen, was weiß ich, kein Ausgang für meinen Rechner hier und kein Adapter oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich gedacht, nee, mache ich alles so. und Mindmap muss mir jetzt erstmal reichen. Ich kann natürlich jetzt mal hergehen, das noch weiter ausarbeiten eventuell und daraus mal auch sozusagen einen Vortrag vorbereiten, falls ich mal wieder zu einer Session komme oder zu irgendeiner, was Podcasting ist, was man beachten muss, wenn man mit Podcasting beginnen will. Dabei habe ich mich allerdings jetzt wirklich nicht auf die Technik beschränkt, also nicht falsch ausgedrückt. Ich wollte mich nicht zu sehr auf die Technik beschränken. Ich wollte einfach die ganzen Punkte, was es da gibt, irgendwie, ja, aber schaut es euch einfach mal selber an. Das erklärt sich dann vielleicht mehr, was da drin vorkommt. Sonst könnte ich den Vortrag jetzt hier gerade weiterhalten, genau. Nee, das mache ich jetzt nicht. Schaut euch meine Session an und würde mich freuen, wenn ihr das anschaut und macht euch mal ein paar Gedanken, was ich da besser machen könnte, was ihr vermisst in der Session, was ich noch mit reinbringen könnte. Das würde mich echt interessieren, gell? Vielleicht kann ich dann mal beim nächsten Barcamp, wo ich sicherlich auch wieder irgendwo hingehen werde, vielleicht dann einen besser vorbereiteten Session halten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Das war meine Session, die lief wirklich ganz gut. Also die Stunde, die ich da gehalten habe, knapp eine Stunde, verlief relativ schnell. Klar, ich war aufgeregt, der Raum war relativ warm. Die Sonne schien rein, das war wie so ein Glaskasten eigentlich. Also von daher, leider waren jetzt nicht so viele Zuschauerinnen da, waren eigentlich fast nur Zuschauerinnen und ein Zuschauer, glaube ich. Und was mir aber auch sehr gefreut hat, war, dass eine andere Podcasterin, also die auch aktiv podcastet, es waren sogar zwei aktive Podcasterinnen mit dabei. Einerseits die Katrin, glaube ich, heißt sie, von Conscience Podcast. Die kommt aus Konstanz. Die podcastet mit ihrer Freundin, Bekannten, glaube Marielle heißt die, über Wissenschaft, ganz allgemein, glaube ich. Sie selber ist angehende oder Doktorandin für Life Science und ihre Bekannte ist, glaube ich, auch irgendwie Doktorandin für Biologie oder irgendwas. Also tatsächlich was richtig Wissenschaftliches, Naturwissenschaftliches. Und fand ich sehr, sehr nett, Katrin da kennenzulernen und ein bisschen mit ihr zu unterhalten. Leider war sie nur am Samstag da, am Sonntag hatte sie schon was anderes vor. Aber es hat mich sehr gefreut, dass da ein bisschen Unterstützung von anderen Podcasterinnen da war. Daneben war noch die Annette da. Genau, die Annette ist aus Friedrichshafen sogar und die podcastet schon auch jetzt mit 6 oder 7 Folgen. Und zwar über Aufräumen und Ordnung. Also wie räumt man seine Wohnung auf? Was stellt man an, dass man einfach es gebacken kommt, sozusagen Ordnung zu halten? Ja, und das fand ich jetzt auch ganz toll, wie sie das macht. Also ich habe mir ihren Podcast natürlich angeschaut und auch angehört schon 2 Folgen. Und sie ist allerdings auch, was Podcasting angeht, doch relativ neu. Also sie hat da noch nicht so die Erfahrung, auch gerade was die Technik angeht anscheinend. Und da bestehen anscheinend noch ein paar Fragen. Kann sein, dass es da noch ein bisschen einen Austausch gibt, bietet sich an. Ich wohne ja in Friedrichshafen, sie auch, also da kann man sicherlich was machen. Und dann daneben war noch die Petra, genau, Petra. Genau, die hat auch Interesse gezeigt für Podcasting. Ihr schwebt dann schon anscheinend auch irgendwas vor. Sie ist auch hier vom Bodensee. Und mal sehen, vielleicht ergibt sich da noch irgendwie ein gewisser Austausch irgendwie. Vielleicht kann man auch mal irgendwie sowas wie ein Podcast-Cluster Bodensee veranstalten oder aufziehen. Weil ich habe nämlich im Vorfeld konfus, merke ich gerade, aber ich muss mal langsam machen, ein bisschen langsamer hier reden und dann geht es wieder, glaube ich. Und zwar habe ich also im Vorfeld zu dem Barcamp mal geschaut, ob es noch andere Podcasterinnen gibt. Deswegen habe ich den Conscience Podcast zum Beispiel gefunden, der war mir bis dato nicht bekannt. Das war der einzige Podcast, den ich gefunden habe. Dann war meiner da, hier auch aus der Bodenseeregion. Und dann noch irgendein Podcast über Segeln. Glaube ich, aus Wasserburg oder sowas war der Macher. Allerdings hat dieser Podcast schon seit einem Jahr keine Folge mehr produziert oder online gestellt. Wobei ich dann denke, ja, wenn schon seit einem Jahr nichts mehr kommt, dann dürfte wahrscheinlich hier der Podcast sozusagen nicht mehr am Leben sein und das Interesse eingestellt sein. So wie oft bei vielen Blogs, Podcasts, Videokanälen. Finde ich immer schade. Aber klar, die Leute haben dann irgendwie anderes zu tun, andere Interessen und so weiter und so fort. Anderer Lebensabschnitt. Kann man verstehen. Und von daher, ja. Also das war das, was ich so gefunden habe. Aber andererseits zum Beispiel hier den Podcast von der Annette habe ich nicht gefunden gehabt. Den Aufgeräumt Podcast heißt er, genau. Also wenn man bei iTunes oder entsprechenden sucht, findet man ihn auch. Er ist also da online. Und also für alle, die ein bisschen Anregungen und Tipps suchen, wie man seine Wohnung aufräumt, Ordnung hält, kann ich wirklich ganz toll empfehlen. Sie macht es sehr, sehr toll, sehr ambitioniert, finde ich. Sehr, sehr schön gemacht und macht richtig Laune, also nicht Laune, aber halt irgendwie motiviert. Also mich hat es jedenfalls motiviert, mal ein bisschen anzufangen mit Aufräumen. Weil in meiner Wohnung sieht es ein bisschen unordentlich aus. Ist stark untertrieben, würde ich sagen. ist es untertrieben. Also ich habe da einen starken Handlungsbedarf und das ist jetzt nicht nur in einer kurzen Aufräumaktion bei mir getan, sondern es dauert etwas länger, denke ich. Das ist ein längerer Prozess. Aber ich habe heute mal angefangen tatsächlich. Ich habe erstmal zwei Sachen gemacht, nämlich zwei Ordner aufgeräumt, die ich schon lange hätte mal aufräumen sollen. Einmal einerseits den Ordner, wo meine ganzen Versicherungspolicen drin sind, der schon richtig übergequollen ist. Da habe ich alles, was alt war und nicht mehr gebraucht wurde, einfach mal raussortiert. Und dann den anderen Ordner mit meinen Versicherungssachen, auch Versicherungen, und zwar Krankenversicherungen, Belege von alten Abrechnungen, wo ich Geld wieder bekommen habe und so weiter. Ich bin da privat versichert. Auch alles, was vor 2011 irgendwie war oder auch alles raus und weg. So, jetzt habe ich einen ganz großen Stapel voller Papier. Den muss ich jetzt auch noch entsorgen. Das ist das nächste Projekt sozusagen. wobei ich, das möchte ich jetzt nicht einfach so in den Papiermüll schmeißen, das möchte ich gerne schreddern und das fehlt mal links noch, ich habe nämlich noch keinen Aktenvernichter, da muss ich morgen mal schauen, dass ich da noch sowas bekomme. Also werde ich morgen mal in den Mediamarkt gehen, mir einen Aktenvernichter kaufen und das dann morgen schön alles klein machen. Also das so am Rande noch. waren das so die Podcasts, die ich hier so am Bodensee gefunden habe, wo vielleicht auch ein Interesse besteht von anderen. Ansonsten gibt's hier in der Gegend, glaube ich, recht wenig. Also sollte jemand hier zuhören und hier aus der Raum Bodensee ist und sein und jetzt nicht genannt worden sein und denkt, oh ja, klasse, das wäre doch toll, dass man sich doch mal irgendwie trifft, vielleicht irgendwie ein Treffen organisiert, ein Anführungszeichen Stammtisch oder irgendwie sonstiges Treffen veranstaltet, in vielleicht unregelmäßiger Form, vielleicht sowas wie da, wo ich ja auch regelmäßig im Sinne, immer wenn es mal stattfindet, hingehe. Ich gehe immer zu diesem YouTube-User-Meeting, das ja auch in sehr unregelmäßigen Abständen sich zusammenfindet, um über neue Neuigkeiten aus der Welt des YouTube sich auszutauschen. Das fände ich jetzt eigentlich ganz, ganz toll, wenn es da irgendwas gäbe, um einfach hier, und wenn es, sagen wir mal, bis zum Raum Biberach hochgeht oder, also aber jedenfalls doch so, dass man doch in einer halbwegs vernünftigen Zeit sich irgendwie zusammenkommen kann. Also nicht, dass ich jetzt, was weiß ich, nach Stuttgart fahren muss oder jemand von Stuttgart hier nach Biberach fährt oder sowas. Also sondern irgendwo durchaus lokal, irgendwo, wo einfach ein lokaler Bezug da ist. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn jemand, der hier aus der Gegend ist und sagt, oh, Podcasting, ich höre schon immer Podcast und ich habe doch auch irgendwo ein ganz tolles Thema irgendwie. Und wenn es irgendwas über zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auch eine Liste auf app.net, wo Vorschläge für Podcast-Themen gibt. Sich mal da angucken, was es für Vorschläge gibt und dann vielleicht ein Thema oder irgendein Thema, was dich interessiert, was du Herzblut dahinter hast. Oder einfach nur, so wie hier jetzt bei mir, ein persönlicher Podcast, also nur in Anführungszeichen, einfach mal anfangen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach auch irgendwas machst und einen Podcast initiierst. Das fände ich toll. Und dann, dass man hier einfach mal ein paar Leute zusammen bekommen könnte, die einfach sich ein bisschen austauschen, ein nettes Beisammensein hat und wo man sich dann auch ein bisschen gegenseitig unterstützen könnte. Ja, gegenseitige Unterstützung, was ist natürlich auf dem Barcamp sowieso ganz toll. Also geht ja auch ganz stark um ja, soziale Interaktion beziehungsweise halt auch Vernetzung. Und das ist, denke ich, jetzt auch wirklich passiert hier irgendwo. Ich habe neue Bekannte getroffen, also halt neue Kontakte geschlossen, eben halt jetzt durch das Podcasting. Da sind jetzt ein paar neue da, aber halt auch außerhalb des Podcasts Welt, ganz klar, oder auch andere Überschneidungen oder auch nur Interesse halber, wo ich denke, wow, das ist auch ein tolles Projekt und ein tolles Thema. Und klar, über sowas, über so ein Barcamp kann man sich auch Ideen holen für irgendwie einen YouTube-Kanal, für einen Blog, für eine Podcast-Reihe. Also finde ich jetzt wirklich ganz, ganz toll, so ein Barcamp. Und es war jetzt sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich, oder es war jetzt gerade das erste Mal, aber sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich zu so einem Barcamp gehen werde. Ja, und ich habe mich auch gleich mal umgeschaut, was es noch für Barcamps gibt. Und zwar gibt es halt dann anscheinend so eine Barcamp-Liste. Also einfach mal googeln, Barcamp und Liste. Und habe gesehen, dass jetzt im September ein Barcamp stattfindet. Auch, glaube ich, ein Wochenende. Am 20.09. geht es, glaube ich, los. Und das würde bei mir passen. Ich habe also da, glaube ich, sowieso in der Woche, also ich habe da, glaube ich, ab 15. September habe ich Urlaub und eigentlich noch nichts vor. Wenn ich an dem Wochenende jetzt nicht gerade irgendwo in Urlaub fahre, also zum Beispiel nach Berlin oder irgendwo anders hin oder meine Verwandtschaft in Leipzig besuche oder was weiß ich. Jedenfalls, ich habe da noch keine Ideen dazu, könnte ich da ja hinfahren. Also ich könnte mich noch nicht anmelden. Ich habe da auch schon geguckt, ob das schon geht, aber das kommt erst noch im Laufe des Monats anscheinend, dass die Session, oder Quatsch, nicht die Session, sondern das Barcamp sozusagen online geschaltet wird, Anführungszeichen, und man sich dort anmelden kann. Und ich denke, da könnte ich hingehen. Also das ist jetzt irgendwas, das ist in der Nähe, das ist nicht so weit zu fahren. Stuttgart ist jetzt nicht so sonderlich toll irgendwie, aber auch trotzdem ist es auch schon ein bisschen größer. Es ist mit mehr, ich denke mal, es dürften da mehr Leute zusammenkommen, als wir jetzt auf dem Barcamp Bodensee. Aber es wäre natürlich, denke, aber es ist immer noch überschaubar oder überschaubarer als wie jetzt Republika. Republika ist natürlich eine Mega-Veranstaltung und hat natürlich den Charakter eines Barcamps schon längst verlassen. Obwohl es natürlich, wenn man es eigentlich richtig überlegt, da eigentlich auch so eine Art Barcamp ist, aber halt ein bisschen anders gehandelt, weil im Prinzip kann da ja dort auch jeder oder jede mitmachen. Und bloß man macht es halt nicht so wie jetzt hier in so einem kleinen Kreis, dass man sich halt irgendwie zusammenstellt und da, was weiß ich, irgendjemand tritt vor, nimmt das Mikrofon und sagt, da, ich habe jetzt hier eine Idee, ich möchte gerne was über Twitter zum Beispiel erzählen. Und und dann stimmen alle ab oder so oder stimmen oder sagen halt, ja, das interessiert mich, sondern das wird halt im Vorfeld gemacht, ein paar Monate im Voraus und da ist dann halt ein Gremium da und die entscheiden letztendlich, klar, bei 6000 Leuten ist das, glaube ich, organisatorisch auch gar nicht anders zu bewerkstelligen. Ja, jedenfalls bin ich, würde ich mal sagen, begeisterte Barcamperin geworden jetzt. Und ich würde auch allen meine Zuhörerinnen und Zuhörern auch empfehlen, wenn ihr die Chance habt, irgendwo an einem Barcamp teilzunehmen, meldet euch an, nehmt dran teil. Das ist eine ganz, ganz tolle, interessante Erfahrung, finde ich, wirklich ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen. Also jetzt beim Barcamp Bodensee war es jetzt so, dass jetzt nicht nur EDV-mäßig oder Social-Media-Sachen irgendwo Bestandteil oder schwerpunktmäßig waren, sondern da gab es halt eben auch dann Sachen hier. Die Petra hat zum Beispiel berichtet über Resilienz und das fand ich jetzt auch sehr spannend. Also dieser Vortrag hat ganz, ganz großen Anklang gefunden. Oder halt auch die Annette, wo ich vorhin erwähnt habe mit ihrem Podcast, die hat auch über ihr Thema Aufräumen berichtet, eine Session gehalten. Das sind also Sachen, die haben gar nichts mit irgendwie direkt mit Internet oder sowas zu tun oder EDV oder gar nichts. Finde ich, das sind einfach Themen, die aus dem Leben sind, alltägliche Themen mehr oder weniger. Und das fand ich jetzt wirklich ganz klasse und die waren auch sehr gut besucht, fand ich, also gerade Resilienz. Die Petra hat dann noch eine zweite Session gehalten, weil dann einfach das Interesse da war und beim zweiten Mal waren dann noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer da. Also das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und auch bei der Annette mit dem Thema Aufräumen, das war eine richtig gut besuchte Session, finde ich, wo auch dann eine tolle Fragerunde da war. Und ich habe da, glaube ich, halt auch ein paar tolle Sachen mitgenommen. Und ich werde auch versuchen, dran zu bleiben. Und aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da kann ich vielleicht auch nochmal drüber podcasten. Aber ich zeige euch jetzt natürlich keine Bilder von meiner Wohnung. Erst wenn sie aufgeräumt ist. Ich hoffe, aber das kann eine Weile dauern. Ja, jedenfalls war es ein ganz tolles Wochenende. Und ich merke gerade, ich habe mich jetzt, glaube ich, ausgeplaudert über das Thema und wünsche euch deswegen jetzt allen hier, wenn ihr das hört, einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr das hört, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.